Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit dem Motto Ernte 09. Noch bis 3 Uhr gibt's Neu- und Wiederentdeckungen des Jahres. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. I learned the way you talk, so Daisy, you talk to me. I learned the way you talk, so Daisy, you talk to me. Your voice is lovely, your voice is good. Your voice is lovely, your voice is good. I learned the way you smile, so Daisy, smile for me. I learned the way you smile, so Daisy, smile for me. Your smile is lovely, your smile is good. Your smile is lovely, your smile is good. I learned the way you dress, so Daisy, you dress for me. I learned the way you dress, so Daisy, you dress for me. Your dress is lovely, your dress is good. Your dress is lovely, your dress is good. The way you dance, so Daisy, you dance for me. I learned the way you dance, so Daisy, you dance for me. Your dance is lovely, your dance is good. Your dance is lovely, your dance is good. Your dance is lovely, your dance is good. Your voice is lovely, your voice is good. Your dress is lovely, and your dress is good. Taffy Dube aus Simbabwe mit einem selbstgeschriebenen Song von seinem Debütalbum Listen the Words I Say. Daisy heißt der Song. Taffy Dubes vollständiger Name ist Taffy Renyaka Dube. Er wurde 1957 in einem Dorf in Simbabwe geboren. Seit Jahrzehnten verdient er sein Geld als Straßenmusiker in Bulawayo, der Königsstadt des Landes. Die Passanten erfreut er mit Coverversionen von Don Williams und Ray Charles Songs und mit seinen eigenen Liedern. Vor Ort hat ihn der Produzent Dumisani Ramadou Moyo für sein Label 10th District aufgenommen. Ramadou betreibt das Label nicht als rein profitorientiertes Unternehmen. Ramadou nützt die Einkünfte auch, um Musiker in Not zu unterstützen. In Europa veröffentlichte das feine Label Extraplatte die CD Listen the Words I Say von Taffy Dube. Bis auf zwei Country-Songs von Don Williams präsentiert die schöne Platte ausschließlich Eigenkompositionen von Taffy Dube. Sie erschien schon im vergangenen Jahr, ist mir aber erst in diesem Jahr in die Hände gefallen. Da Taffy Dube seit vergangenem Jahr auch eine eigene MySpace-Seite hat, können noch viel mehr Menschen Freude an seiner Musik finden, selbst wenn sie ganz weit weg von Bulawayo in Simbabwe leben und nie dorthin reisen können. Seit einiger Zeit singt und spielt Taffy Dube nicht mehr alleine auf der Straße. Gertrude Munodawawa ist seine Duopartnerin geworden. Von Montag bis Samstag singen die beiden vor dem Pioneer House an der Ecke von 8th Avenue und 5th Street in Bulawayo, Simbabwe. Sie hoffen, demnächst ein Gospelalbum zusammen veröffentlichen zu können, aber Geld für die Produktion muss erst noch aufgetrieben werden. Bekanntlich ist Kommissar Zufall mir schon oft ein treuer Helfer bei den Entdeckungen für die Soundcheck-Sendung vom Deutschlandfunk gewesen. Just zu den neuen Höhepunkten der sogenannten Integrationsdebatte spielte er mir die nächsten Titel zu. Bleib in der Reihe stehen, bleib im Schritt. Kaum auszudenken, was uns da alles passiert. Weil die Leute haben Angst vor wem, der nicht im Schritt ist. Und es kann sein, dass wer ein bisschen irritiert ist. Und es kann sein, dass manche ganz verwirrt sind und glauben, dass sie selber nicht im Schritt sind. Und außerdem wirst du dringend gebeten, nicht auf oder über die rote Linie zu treten. Bleib immer höflich, immer nett und immer sauber und immer adrett. Und Hände waschen vor und nach dem Essen und niemals aufs freundlich Grüßen vergessen. Und vor allem die Schuhe immer gut putzen und ein dezentes Deodorant benutzen. Und außerdem ist dringend davon abzuraten, im Hinterhof einen Hammel zu braten. Und warum du ein bisschen eine dunklere Haut hast. Und was gefragt wirst, warum's dein Name wieder tschusch hast. Und du nicht richtig arbeitest, sondern alles nur im Fusch machst. Dann sagst du, bist für konstruktive Kritik durchaus offen. Und dann singst die Bundeshymne. Alle drei Strophen. Integration. La Fiora Vell with ice cream of Anatolia. But every day you fly away to your life. Integration. Let your olive skin kiss the sun, don't be ashamed of brown. Let it out, don't think about that you cry every night, that you want to be a part of your world. Integrate so, so they can tolerate you. You need to integrate so, so they can tolerate you. You need to integrate so, so they can tolerate you. Now you really look like West European. From Deutschland, France or Netherlands, nobody can tell. Integration. Oh no, no, no, no, no, no. Papa and Mama, Motherland doesn't understand. Integration. You need to integrate so, so they can tolerate you. You need to integrate so, so they can tolerate you. You need to integrate so, so they can tolerate you. Get it out! to integrate so they can tolerate you. You need to integrate so they can tolerate you. You need to integrate so they can tolerate you. You need to integrate so they can tolerate you. You need to integrate so they can tolerate you. You need to integrate so they can tolerate you. You need to integrate so they can tolerate you. Sollt mich einer fragen, ich sag einmal, wo kommst denn her, du? Sollt mich einer fragen, ich sag einmal, wo kehrst denn hin? Sollt mich einer fragen, von wo ist denn dein Vater? Sollt mich einer fragen, ich mache das nicht so. Jo, mein lieber Freund, ich sag dir das ganz ehrlich. Jo, mein lieber Freund, ich sag dir das, so wie es ist. Jo, mein lieber Freund, die Wahrheit, das ist gefährlich. Mein lieber Freund, kannst mir glauben, da hab ich Schiss. Ich bin von woanders. Ich bin nicht von da, nein. Mein Himmel, von der Isamutter. Mein lieber Freund, kannst mir glauben, das ist ja so. So, yeah, my lieber Freund, comes back up, this is a so, yo, my lieber Freund. Hatte ich im Sommer hier im Deutschlandfunk eine Soundcheck-Revue mit Musik aus Österreich gemacht. Da traf erneut und dankenswerterweise schon wieder ein neues Paket aus Wien ein, das genug interessanten Hörstoff für viele Abende enthält. Zwei weitere Produktionen aus dem Hause Extraplatte waren gerade zu hören in der Trilogie über Integration. Los ging's mit dem Duo Zimt und Zauber des Multiinstrumentalisten Michael Radanovic und der Sängerin und Cellistin Petra Hartl. Komponist und Arrangeur der Songs ist Michael Radanovic. Von ihrer zweiten CD mit dem Titel In Mir Daheim gab's das Lied Bleib in der Reihe. Die Platte erschien im Juni 2009. Der Songwriter und Multiinstrumentalist Michael Radanovic ist auch Mitglied des Radiosymphonieorchesters Wien, Herausgeber von pädagogischer Literatur im Bereich Popmusik, klassischer Violinist und Jazzgeiger bei zahlreichen CD-Produktionen. Er komponiert auch klassische Musik und seit 1998 ist er Mitglied von Roland Neuwirths Extrem Schrammeln. 2003 gründete Michael Radanovic gemeinsam mit Petra Hartl das Duo Zimt und Zauber. Petra Hartl ist ebenfalls Mitglied des Radiosymphonieorchesters Wien und war bis 2007 auch Musikpädagogin an der Musikschule Korneuburg. Und sie spielte und spielt in diversen Kammermusikensembles. Der zweite österreichische Beitrag zum Thema Integration kam gerade von Charlie und die Kaischlerburm. Charlie Kainz ist der Leadsänger und Dobro-Spieler, Robert Masser spielt die Solo-Gitarre und liefert Hintergrundgesang, Christoph Wundrak spielt die prima Bassläufe und bei der Nummer gerade ein schönes Solo auf einem Euphonium, auch bekannt als Baritonhorn. Zu hören war gerade das Titelstück ihrer Debüt-CD Net von da, was sich kurz übersetzen lässt mit Nicht von hier. Sollte mich einer fragen, woher ich komme, wohin ich gehöre, von wo mein Vater ist. Ja, mein lieber Freund, ganz ehrlich, ich sag's so, wie es ist, mein lieber Freund, die Wahrheit ist gefährlich. Du kannst mir glauben, da habe ich echt Schiss, denn ich bin nicht von hier. Mein Himmelsvater ist eine Mutter. Mein lieber Freund, das kannst du mir ruhig glauben, das ist so. Charlie und die Kaischlerburm mischen in ihrem Repertoire Country Blues und Reggae mit steirischem Dialekt. Und da die Texte abgedruckt sind, können die hörenswerten Mitteilungen auch anderswo verstanden werden. Net von da heißt die prima CD von Charlie und die Kaischlerburm. Sie wurde vor einigen Monaten vom Wiener Label Extraplatte veröffentlicht. Zwischen den beiden Liedern aus Österreich gab es eine Band aus den USA, deren Name eine Kombination aus einem deutschen und englischen Wort ist. Kulturschock. Kulturschock wurde 1996 in Seattle gegründet. Hauptinitiator der Band ist Sänger und Texter Serjan Gino Jevtjevic. Vor dem Kriegsdesaster war er in Jugoslawien als Gino Banana ein Popstar gewesen. Zusammen mit anderen Kollegen, Freunden und Flüchtlingen aus Sarajevo gründete Serjan Jevtjevic Kulturschock. Bei den folgenden Tourneen begann er, dem US-Publikum die in den USA nicht sehr bekannte Volksmusik vom Balkan, besonders die bosnische Variante, näher zu bringen. Nach einer Neuformation von Kulturschock wurden unter anderem auch die Jazzer und Avantgarde-Musiker in Seattle auf die Band aufmerksam, so zum Beispiel die Sängerin, Komponistin und Multiinstrumentalistin Amy DiNio. Die stieg dann auch bald in die Band ein. Chris Novoselic von Nirvana begeisterte sich bald für die Band und Jello Biafra, ex-Dead Kennedys, und Bill Gould von Faith No More. Bei dessen Label veröffentlichte Kulturschock mehrere Alben und seit 2008 bringen sie ihre Platten auf eigenem Label heraus. Seit 1999 sind inzwischen 6 Kulturschock-Alben erschienen. Zu hören war gerade ein Track von ihrem neuen Album. Integration heißt es, zu hören war gerade daraus ein Track mit dem Titel Guerilla und den hatten sie auch bei ihrer gerade beendeten Europatournee im Programm. Eine der Perspektiven des Songs wird von einer freundlichen Stimme per Megafon herausgebrüllt. Ihr müsst euch integrieren, damit wir euch tolerieren können. Das Konzert von Kulturschock im Kölner Underground hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen, einen positiven selbstredend. Ernten 09 ist das Motto der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Es geht um Neu- und Wiederentdeckung des Jahres und das noch bis 3 Uhr. To visit you in the happy zone. There were trailers, dirty men, and a ring of phones. I tried to call you, but I can't call anymore. skies across the night. They rock the dice, they chew on vines, as the dust and mold for a prize. Thank you. Machines were mice and men were lions once upon a time, but now that it's the opposite, it's twice upon a time. Vor genau 40 Jahren erschien das erste von zwei Alben, das Moondog alias Louis Hardin bei dem Branchenriesen Columbia veröffentlichen konnte. Columbia unter Clive Davis hatte seit dem 67er Monterey Festival den Markt von musikneugierigen Teenagern und Twins entdeckt und seither einiges in Werbekampagnen investiert, die zeigen sollten, wie hip das Label war. Der Begriff Underground fing an, inflationär gebraucht zu werden. Positiv daran war, dass preiswerte Kompilations-LPs in oft farbigem Vinyl erschienen und dabei unter dem Deckmantel Underground Musik von Acts aus den verschiedensten Stilbereichen an jugendliche Ohren drangen. Eine dieser Sammelalben mit Appetithäppchen aus dem Columbia-Katalog hieß Fill Your Head with Rock. Auf der Doppel-LP war eine ganze Menge zwischen Blues, Rock und Folk zu hören und mittendrin tauchte die letzte Nummer dieser Soundtrack-Trilogie auf, eine Komposition von Moondog, Stomping Ground. Die Verwendung von klassischen Musikinstrumenten im neueren Pop-Kontext war ja seit Yesterday und Eleanor Rigby kein Tabu und nichts Bahnbrechendes mehr, warum also nicht eine streng klassizistische Musik zusammen mit der ungewöhnlichen Persönlichkeit von Moondog an Hippies verkaufen? Sollte die Kalkulation wirklich so zynisch gewesen sein, hatte sie doch ein durchaus positives Gegenüber in der Welt der Jugendlichen. Deren sich immer weiter öffnenden Ohren fanden Gefallen an Stilvielfalt und Klangabenteuern. Moondog auf einer Doppel-LP mit dem Titel Fill Your Head with Rock, das störte mich nicht im geringsten. Die beiden Moondog-LPs für Columbia Records wurden im Jahr 2000 von BGO Records auf einer CD wiederveröffentlicht. ganz andere Orchesterfarben versprühte davor Tyondai Braxton. Einigen ist er vielleicht als Gitarrist und Sänger der Neoprog-Rocker Battles bekannt. Im Herbst dieses Jahres ist sein zweites Soloalbum erschienen. Es heißt Central Market und bietet äußerst hörenswerte Arrangements mit großem Orchester. Zu hören war die Eröffnungsnummer des Albums Opening Bell. Die schnell wechselnden Klangereignisse der Platte haben mich teilweise an Frank Zappas Orchesterstil erinnert, der bekanntlich sehr von früheren Avantgarde-Komponisten wie Varèse und Stravinsky inspiriert war. Dass Tyondai Braxtons Vater der Multiinstrumentalist und Komponist Anthony Braxton ist und ein musikalischer Forscher und Grenzüberschreiter obendrein, hat bei Tyondai Braxton nicht zu bleibender Rebellion als Punkrocker oder Techno-Freak geführt. Tyondai Braxtons Album Central Market ist alles andere als easy listening, könnte aber für manche zu einem Aha-Erlebnis in puncto fortgeschrittene Orchesterbehandlung werden. Dritte im orchestralen Bunde waren Perfect Vacuum. Im Sommer dieses Jahres erschien die erste gemeinsame Arbeit von zwei Musikern, die sich in den 80er Jahren in Rotterdam kennengelernt hatten. Lucas Simonis ist ein Tausendsasser mit Wurzeln in der Industrial- und Improvisationsszene. Co-Autor und Sänger aller Songs von Perfect Vacuum ist der Brite Dave Marsh. Zusammen mit 7 weiteren Musikern und Musikern haben die beiden eine CD mit dem Titel Guide to the Music of the 21st Century aufgenommen. Von dieser äußerst humorvollen Platte gab es am Anfang der letzten Musiktrilogie im Soundcheck vom Deutschlandfunk den Song Stories of the American Civil Wars. Viele Songs des Albums entgleisen irgendwann in unerwartete Gefilde. Dieser Song von Perfect Vacuum gleich zweimal. Die Cello-Parts des Songteils riefen bei mir Erinnerungen an I'm the Walrus Beatles wach, die anderen Teile kamen ganz woanders her. Eine äußerst vergnügliche Platte haben Perfect Vacuum da gemacht, inklusive des CD-Covers, das 2 LP-Hüllen von Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre parodiert. Das Cover von Walter bzw. Wendy Carlos LP Switched on Bach und das Innere des Fold-Out-Covers von Gongs Kammerbier Elektrik. Perfect Vacuum heißt das Projekt von Lucas Simonis und Dave Marsh. Guide to the Music of the 21st Century heißt die CD. We'll be right back. that I'm older. Seems that life keeps testing me. Sometimes I get weary if it ain't what it should be. That's when I remember in tears of joy I cry. That little loving family keeps me getting by. And I thank you, Mama, everything you said. Fans des Detroiter Sängers und Songschreibers Mitch Ryder war 2009 ein gutes Jahr. Abgesehen von der alljährlichen Tournee mit Engerling Anfang des Jahres gab es dieses Jahr gleich zwei neue CDs von Ryder. Eine wurde Ende 2008 in den USA produziert von Don Was, einem langjährigen Fan und Förderer Ryders. Das Studioalbum trägt den Titel Detroit Ain't Dead Yet. Detroit ist noch nicht tot. Die CD präsentiert 8 neue Ryder-Kompositionen plus 3 seiner Songs, die er in anderen Versionen schon auf Platten für das Hamburger Label Line veröffentlicht hatte in den 80er Jahren. Höhepunkte des Albums sind für mich eine Live-Version von What Becomes of the Broken Hearted und die ersten beiden Nummern der Platte Back Then, ein Song oder an seine Eltern und The Promise. Zu hören war gerade der Opener der CD Back Then. Die zweite Mitch Ryder CD, die in diesem Jahr erschien, entstand auf Initiative von Deutschlandfunk-Redakteur Leo Gehl, der im Februar 2008 einen Mitschnitt in der Bonner Harmonie organisierte. Geplant war erst eine ganz normale Ausstrahlung im Rahmen der Reihe Blues on Stage, aber da sowohl Engerling als auch Mitch Ryder an diesem Abend in Bonn in Topform waren, konnte das Label Buschfunk überzeugt werden, Teile des Konzerts auf CD zu veröffentlichen. Die prima abgemischte Platte enthält fast nur Nummern, die auf Ryders Live-Platten der letzten 10 Jahre nicht zu hören waren. Zum Beispiel die hier, The Thrill of It All. makes it hard for me to sleep. The buses and lights, they're headed light to the street. Headlights cut through the night, forming shapes on my wall. It's the price I can pay for the thrill of it all. The shot in the dark, the shot in my glass, the shot from my soul. Oh, I hope it will last. The dream in the night that won't go away. Sometimes it's so real, I hear people say. It's all right if you're feeling no pain. It's all right, you'll do it again. Till your heart breaks, you're climbing the wall. Finally fall from the thrill of it all. From the thrill of it Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Neu- und Wiederentdeckung des Jahres gehen so langsam zu Ende. Das war Mitch Ryder zusammen mit Engerling live in der Bonner Philharmonie am 24. Februar 2008. Der famose Live-Mitschnitt erschien Anfang dieses Jahres und ist uneingeschränkt empfehlenswert. Genauso wie die nächste gemeinsame Tournee von Engerling und Mitch Ryder Anfang 2010. Die Tourdaten sind schon im Internet abrufbar. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr noch einmal mit Ryder und Engerling live in der Bonner Harmonie mit Take Me to the River. Sweet 16.